My name is Brian Black from the band Motor. Right now, Motor is going to release a new single called Flashback. It comes out this month. The single features remixes from T. Romschmier, Terrence Fixmer, and Franz in Shape. And if you go to beatport.com, you can get an exclusive T. Romschmier Beatport remix, which is one of my favorites. That's definitely worth checking out. Other than that, we are in the studio recording our third album, which is why we haven't been touring as much as we'd like to. However, we're hoping to be in Berlin this summer, and if you can, come and check it out. We have a new show this year, which is a stripped-down performance consisting of myself and Mr. No, who we are the original members of Motor. We decided for this year to go back to our techno roots, and that I think will be reflected in the sound of the new album as well as the live show, which I hope you can see. I believe right now you are going to hear our new DJ mix, so I hope you enjoy that and hope to see you soon. Thanks. Tja, dem ist von meiner Seite nichts mehr hinzuzufügen. Hier sind Motor in the Mix beim 3S Radio mit einem unfassbar geilen Anfangstrack. Dreht alles auf, was ihr habt. We'll be right back. Let's go. listening to Funk Divide and you're listening to Three Heads Radio. Check it out. Hi, my name is Juan Ackerman, and you're listening to Three. hallo, hier ist der Rave Dave Schock und ihr hört das Dreiheads Radio mit dem Taler-Tim. Wiedersehen. Eine fette Sendung neigt sich ihrem Ende zu und das mit einem nicht weniger fetten DJ-Set. Das kam in diesem Falle von Motor. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, schaut doch mal wieder vorbei, entweder bei 3Heads direkt oder abonniert uns einfach bei iTunes. Wenn es euch nicht gefallen hat, merkt euch einfach, das hier war Sunshine Live. Kleiner Spaß am Rande. Ich sage tschüss und danke an euch fürs Zuhören, an Rocket Interaction fürs Hosten dieser Show sowie an den einzigen Studiotechniker, der mich über eine so lange Zeit überhaupt erträgt, Patrick Igner, und der sitzt im Sonic Arts Studio in Berlin. Mein Name ist Tim, der Nachname Thaler. Bis die Tage. Ciao. So, das war's. Feierabend. Super. Schön.